mal wieder nicht zu sehen. Das Fernsehen hat immer ein bisschen Startschwierigkeit. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt erotische Eigenexperimente. Und ihr könnt jetzt in der nächsten Stunde so richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Erzählt mir von euren Praktiken und euren Tricks, wie ihr euch selber so richtig in Stimmung und in Fahrt bringt in Sachen Erotik und Sex. Erotische Eigenexperimente. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was wir heute Nacht in der nächsten Stunde alles hier zu hören bekommen. Telefonnummer 0800 567 8111. Faxnummer 0800 567 8110. Melanie, 21 Jahre, das ist die erste heute Nacht. Hi. Ja, hallo. Melanie, was hast du uns Schönes zu erzählen zu diesem Thema? Ja, war eigentlich was Schönes, ja. Ja. Es war auch ein bisschen peinlich. Es war ein bisschen peinlich. Ja, also ich hab das mal mit einer Wassermelone ausprobiert. Mit einer Wassermelone? Ja, genau. Ich habe mir ein Stück abgeschnitten und habe das auch gegessen. Ja, und dann habe ich halt meinen Kitzler damit gerieben. Das war auch wirklich wunderschön. Moment, das mit einem Stück Wassermelone? Ja. Du hast das Fleisch ausgegessen? Ja, genau. Und dann hast du... Ja, nicht ganz. Es war noch ein bisschen was dran, weil das war ja auch der Vorjahr. Ja, ja. Und das hat echt prima geklappt. Ja, und seitdem kaufst du wohl offensichtlich sehr viele Wassermelonen. Ja, öfters mal. Und der Kaufmann oder der Supermarkt wundert sich schon, warum Melanie 21 Jahre so viele Wassermelonen kauft. Naja, das nicht unbedingt. Also aufgefallen ist es noch nicht. Was ist denn so das besonders Schöne an diesem Gefühl? Das besonders Schöne, ja, ich weiß nicht, das ist ja halt ziemlich feucht und so. Also es ist sehr schön. Auch. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie wunderschön. Ist das nicht auch, ich esse selten Wassermelonen, aber ist es nicht auch ein bisschen klebrig? Ja, aber das macht nichts. Das macht dann gar nichts. Nee, das macht nichts. Das ist aber wirklich schön. Ja. Ja, und das wirklich Peinliche eigentlich daran war, ich musste nachher auch zum Frauenarzt. Warum? Ich habe dadurch leider Pilze bekommen. Also brachte der Frauenarzt zu mir. Du hast, ehrlich, ja. Pilze durch Wassermelonen? Habe ich auch noch nie gehört. Nee, ich habe das auch nicht so ganz geglaubt. Aber dann hat er mir was verschrieben. Also mir war das auch peinlich, ihm das zu erzählen. Du hast klar Tisch gemacht. Du hast gesagt, ich habe es mit Wassermelonen getrieben. Ja, weil ich das vorher noch nicht hatte. Ja. Deswegen. Wie hat denn der Arzt darauf reagiert? Cool? Ja, eigentlich ganz locker. Der hört wahrscheinlich solche Sachen jeden Tag, noch viel abgedrehtere. Ja, ich auch. Er sagt, er hätte schon Schlimmeres gehört. Ja, was heißt das jetzt? Hast du dann seitdem es eingestellt? Oder? Nein, habe ich nicht. Nein. Aber ich habe es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wiedergekriegt. Nicht wiedergekriegt. Ja, vielleicht hast du die Pilze auch irgendwie anders, vielleicht doch woanders herbekommen. Ja, weiß ich nicht. Also es kann auch sein, ne? Aber auf jeden Fall ist das ganz toll. Dieses machst du aber immer mit dir alleine, oder ist das auch schon mal vorgekommen, dass du mit einem Freund das zusammen gemacht hast? Ja, mit meinem Freund habe ich das schon gemacht, aber nicht mit einer Wassermelone habe ich das. Also das mache ich alleine. Also, die Wassermelone, das ist ein eigenes Terrain. Ja, da funkt kein Mann zwischen. Nein. Nein. Ist denn eine im Kühlschrank im Moment? Moment, ja, ich habe eigentlich schon mal Wassermelone. Ist sie schon angeschnitten? Angeschnitten? weiß ich jetzt gar nicht. Also vielleicht könntest du heute Nacht noch die Wassermelone anschneiden. Ja, das könnte sein. Ja, könnte ja sein. Ne? Die Nacht ist lang und warm und man kommt auf... Ich bin ja auch alleine. Du bist alleine, genau, ja genau. Du guckst jetzt noch schön unsere Sendung bis zum Ende. Ja, genau. Und dann isst du dir mal noch ein Stück Melone, ne? Ja. Ich danke für deinen Anruf, für diese sehr interessante Geschichte mit der Wassermelone. Ja, ich danke auch und ich finde deine Sendung echt super toll, ne? Danke, Melanie. Okay. Tschüss. Also, so kann es gerne weitergehen. Unser Thema heißt erotische Eigenexperimente. Erzählt mir, was ihr so mit euch selbst anstellt, um euch in eine schöne Stimmung, erotisch oder sexuell, von mir aus auch knallhart sexuell oder vielleicht auch ganz leicht erotisch nur, zu bringen. Sei es die Wassermelone, sei es die, was hatten wir mal? Wir hatten ja mal diese wunderbare Gurke, Frauenglück, ne? Die es in einem bestimmten Supermarkt gibt. Also 0800 567 8111 und die Telefonnummer 0800 567 8110. Frank ist dran, 18 Jahre alt. Ja, hallo, hier ist der Frank. Ja, hallo. Warum möchte ich erstmal dich und deinem Team ein herzliches Lob aussprechen, ja, für eure Sendung. Das ist sehr nett von dir. Ja, gucke ich auch sehr regelmäßig. Aha. Und ich habe ja zwei verschiedene Praktiken, wie ich mich sexuell stimuliere. Mhm. Und darüber unterhalten wir uns auch mit unseren Freunden. Aha, wer ist wir? Wir. Ja, die Freunde, unter sich so. Ja, unter sich, ja. Aber nur die männlichen. Nur die männlichen, ja. Und zwar, ihr Aufnahmeleiter hat für uns ein schönes Wort dazu gesagt, das ist mir leider entfallen. Und zwar, mit dem Mund seinen eigenen Penis zu berühren. Ja, da gibt es einen wunderbaren Fachmann, also in Sachen Wort, welches Wort dazu gehört. Autofellatio nennt man das. Autofellatio. Genau, ja. So ist es. Mhm. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Und das kannst du? Ja, das kann ich, aber nicht ganz. An die Spitze und etwas weiter, die Eichel. Ja. Die Eichel. Also wir wollen es nochmal ganz profan ausdrücken, ne? Damit Lieschen Müller ganz weit in der Provinz das auch kapiert. Du bläst dir selbst ein, ne? Ja. So sagen wir es mal, ne? Wir müssen es mal so klar sagen. Ja, welche Verrenkungen finden da statt? In welcher Position muss man sich dich dann vorstellen? Ja, erstmal auf dem Rücken liegend, ja, auf dem Bett. Ja, ja. Und dann so eine Kippe nach hinten, oder was? Ja, so wie so ein, das kennt man früher aus Gymnastikunterricht. Ja, ja. So ein Klappmesser. Ja. Dann aber die Beine anwinkeln. Ja. Zur Seite raus und dann über die Arme. Nein, die Arme über die Beine. Die Arme über die Beine. Ist das anstrengend? Ja, also zwei Minuten schaffe ich das nicht am Stück. Wie bitte? Mehr als zwei Minuten am Stück schaffe ich das. Ach, und dann ist es dann doch zu beschwerlich. Ja, zu anstrengend. Mhm. Kommt es denn auch zum Äußersten dann? Ja, das passiert schon. Mhm. Und ja. Dann genießt du dich selbst quasi? Ja. Ja? Ja. Machst du das oft? Ja, so zweimal die Woche. Doch, zweimal die Woche. Ja. Da muss doch schon ein gewisser Trainingseffekt, muss ich eingestellt haben. Ja, der ist mit dabei, wobei ich ja manchmal, wenn ich Zeit und Lust habe, mir noch eine, das ist ja der zweite Trick, den ich noch habe, eine Colaflasche in den Aufteller dabei schiebe. Eine Colaflasche? Ja, eine Colaflasche. Ja. Eine 1-Liter-Flasche. Eine 1-Liter-Flasche? Ja, eine 1-Liter. Und zwar muss man, da hat ja auch vorher der Mann gefragt, und zwar muss man da den Verschluss erstmal drauf lassen, aber, also wegen dem Gewinde, weil das ja schnappt dann auch. Und da ist immer so ein komischer Ring noch kurz unter dem Gewinde. Den habe ich weggefeilt. Mhm. Also meine ganz spezielle Flasche. Bitte nicht nachahmen. Ja, doch. Nein! Kann man ruhig machen. Nein, macht's bitte nicht, weil da sind schon gewisse Verletzungsgefahren verbunden. Das habe ich nämlich auch von meinem Freund, dem Martin, gehört, der jetzt wahrscheinlich auch zuguckt im Fernsehen. Und ja, da habe ich auch von einer Verletzung gehört, wo einer dann wohl die Flasche wieder rausoperiert hat. Frank, es gibt wirklich, ohne Scheiß jetzt, die übelsten Verletzungen. Insofern ist da äußerste Vorsicht geboten. Man kann viel Schweinereien mit sich machen, aber wirklich ganz vorsichtig. Ich wollte nochmal zu der Autofellatio zurückkommen, da noch eine Frage zu. Bist du denn besonders groß ausgestattet, dass es dir da relativ einfach fällt? Oder ist es wirklich eine Sache der Beweglichkeit? Also von der Länge her gemessen habe ich direkt noch nicht, aber im erogenen Zustand würde ich doch so 20 cm schätzen. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Ja, also Autofellatio und eine 1-Liter Colaflasche. Das ist der Trick von Frank und Frank erzählt gerne darüber auch mit seinen Freunden. Ja, wir tauschen uns untereinander aus. Achso, ich dachte, ihr würdet die Colaflasche austauschen untereinander. Ja, nein, die Colaflasche, das ist meine eigene. Nein, wir tauschen so die sexuellen Praktiken halt untereinander aus, probieren das dann, erzählen uns gegenseitig. Ja, aber ihr macht das nicht zusammen. Nein, zusammen machen wir es nicht. Wäre doch auch mal eine Idee, oder? Ja, wäre eine Idee. Ja. Aber vor allen Dingen tun wir es vor unseren Freundinnen. Ach, ihr tut das denn vor euren Freundinnen? Verheimlichen. Ach, verheimlich? Ja. Also, du hast eine feste Freundin. Ja, wir haben. Ja, schon. Und die Arme weiß gar nichts von der Colaflasche. Nein. Von der großen Konkurrenz der 1 Liter Colaflasche weiß sie gar nichts. Ja, weiß sie zum Glück nichts davon. Warum? Warum erzählt sie das nicht? Weiß ich nicht. Man weiß ja nicht, auf was für Ideen sie dann kommt, ob ich vielleicht homosexuell wäre. Bist du ein bisschen bi? Nein. Gar nicht. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Kann ich nicht behaupten. Du könntest das doch deiner Freundin erzählen, das ist doch nicht schlimm. Dann komm. Ja, meinst du? Ja, klar, sicher. Vielleicht ist sie ein bisschen verschreckt erst, aber wenn du ihr erzählst. Ja, aber vielleicht, wenn du ihr das erzählst und ihr das begreiflich machst, dass dir das sehr viel Freude bereitet, macht es dann halt einmal zusammen oder so. Ja, mein Freund, der Martin, nehme ich das auch ab, der macht es ja auch schon mit seiner Freundin. Er hat auch gesagt, am Anfang hätte sie das nicht so verstanden, aber sie hätte es dann doch auch gut gefunden. Ja. Ja, na, es wäre vielleicht ein Versuch, aber ich weiß nicht so recht, ob ich das drauf ankommen lassen soll, die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Ja, gut, da musst du halt sehen. So wichtig ist das auch nicht, ihr das zu erzählen. Eben, eigentlich so. Frank, ja. Das war's, ne? Ja, ich bedanke mich erstmal bei euch noch. Ja, ich bedanke mich für deinen offenen Anruf. Ja. Ne, ist ja auch ein bisschen mutig, das so in aller Öffentlichkeit zu erzählen. Hm. Alles Gute. Ja, tschüss, Frank. Tschüss. Es geht weiter mit einer jungen Dame. Und diese junge Dame heißt Kerstin und die ist 28. Ja, hallo. Hallo Kerstin, würde dich das, wenn, nehmen wir mal an, du wärst die Freundin von Frank. Ja. Du hast gerade mitgehört, ne? Ja. Würde dich das verschrecken mit dieser Colaflasche? Ne, überhaupt nicht. Du würdest da ganz cool drüber weggehen und sagen, klasse, ja, sicher. Bezieh mich mit ein, wir machen es gemeinsam. Genau. Aha, jetzt erzähl was von dir. Jo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, macht gar nichts. Ich bin hier die ganze Zeit am Zittern und so. Aber das ist jetzt ein bisschen pervers, würde ich jetzt sagen, finde ich zumindest. Wir wollen es mal ganz vornehm ausdrücken, ne? Ja, genau. Wir reden mal ganz vornehm darüber. Ja, genau. Ich besorge es mir gerne mit einem Staubsauger, also mit der Rohr. Mit der Rohr? Ja. Aha, du kann ich mir das bei Männern recht gut vorstellen. Da hört man ja schon die verrücktesten und auch schlimmsten Geschichten. Aber bei Frauen... Ja, sicher, das geht alles. Es geht alles. Ja, nur saugt das Rohr ja. Nein, ich mach den ja nicht an. Ach, du machst den nicht an? Nein, oh Gott, so will. Ach so, ja, jetzt ist... Ja, da könntest du doch irgendeinen Gegenstand nehmen, der so ähnlich ist wie ein Staubsaugerrohr. Ja, habe ich ja auch schon versucht. Ich habe schon mit der Gurke versucht. Ja. Oder aber das Staubsaugerrohr ist besonders gut. Ja, geeignet. Sicher. Ich reiß den erst bei mir am Kitzler. Ja, wir wollen es nicht so detailliert wissen. Also, nee, so also wir können, wenn ich im Fahrt bin. Ja. Ja, und dann geht's richtig zur Sache, ne? Aber warum das Staubsaugerrohr? Ja, weil mich das halt richtig antört. Mhm. Es sollte aber niemals sein, dass das Ding auch eingeschaltet ist. Nein, nee. Auf keinen Fall. Da kann man sich so verletzen. Eben. Also es gibt ja schlimme Geschichten. Es gibt schlimme Geschichten von Männern, die wirklich übelste... Ja, die das einschalten und nachher ist er weg oder was. In der Richtung, ja. Übelste Verletzungen dann am Penis davon tragen. Ne? Genau. Kerstin und ihr Staubsaugerrohr. Ja. Benutzt du diesen Staubsauger denn auch dafür, wofür er eigentlich auf der Welt ist, nämlich zum Staubsaugen? Ja, auch. Ja, sicher. Lebst du alleine? Nein, mit meinem Mann. Ich bin verheiratet. Ja, und weiß der vom Staubsauger? Ja, der ist da mit einbezogen. Ich habe den davon erzählt. Ja. Die erste Zeit nicht, weil ich mich geschämt habe. Alle schämen sich dann bei solchen außergewöhnlichen Dingen, ne? Ja, und dann habe ich ihm davon erzählt und er hat gesagt, dass wenn er auf Arbeit ist, weil er im Moment auf Arbeit ist. Mhm. Bevor da ein anderer Mann reinkommt, dann genau, lieber das... Genau, bevor ich fremdgehe, ja, dann lieber kann Staubsauger. Ich mir das lieber selber besorgen. Gesunde Einstellung. Ja, ne? Ich danke für deinen Anruf. Jo. Tschüss, Kerstin. Ja. Wegen Autogrammkarte. Ja. Kann ich eine kriegen? Ja, pass auf, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Adresse. Ja. Und dann kriegst du eine zugeschickt. Okay, danke. Tschüss, Kerstin. Ja, tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr auch uns schreiben wollt oder eine Autogrammkarte haben wollt, dann schreibt ganz einfach an den WDR. Redaktion 1 Live Domian 50600 Köln. WDR. Redaktion 1 Live Domian 50600 Köln. Erotische Eigenexperimente, so heißt unser Thema heute Nacht. Und es ist jetzt am Telefon Anja und Anja ist 19 Jahre alt. Hallo. Ja, Anja. Hallo. Ich grüße dich herzlich. Ja, ich auch. Und, du willst ein bisschen was plaudern. Ja, und zwar habe ich einen Ex-Freund. Eigentlich bin ich, so kann man sagen, überzeugte Lesbe geworden. Mhm. Also ich habe auch einen Ex-Liebhaber. Mhm. Und ja, sein bestes Stück hat eben gewaltige Ausmaße. Also er ist schwarz, das ist ein Nigerianer, der ist schwarz. Und ja. Und meine Oma hat mir vor anderthalb Jahren einen Schirm geschenkt, so einen richtig alten DDR-Schirm. Ja. So richtig knopfmäßig, ja. so zum Zusammenschieben. Und der hat aber andere Ausmaße. Noch also andere Ausmaße als... Ja, so ein richtig großer, so ein richtig dicker, ne? Und der Schirm? Ja. Mit so einem Kunststoffüberzug und ja. Und irgendwann ist mir dann der die Übereinstimmung zwischen den zwei. Zwischen dann habe ich gedacht, ja, dann brauche ich mich nicht mehr mit dem Kerl drum zu plagen, ne? Und dann habe ich auf dem Schirm, ne? Wenn ich als überzeugte Lesbe ist das natürlich praktisch, ne? Dann ja, lieber ja, einen Schirm als einen Mann, ne? Ja, klar. Jetzt hast du so einen richtigen alten, kräftigen DDR-Knirps, ne? Ja, Knirps genau, nennt. So richtig, ja. Schwarz, sagst du, ne? Ist der? Der ist schwarz, ja. Der ist schwarz, ja. Welche Ausmaße hat der denn? Ungefähr. Ja, so. 30? 40? Nee. Gar 50? Nicht ganz so krass. Hab ich denn, siehst du mich im Fernsehen im Moment? Ja. Guck mal gerade. Vielleicht so wie meine Wasserflasche? Nee, so groß nein, nicht. Nein. Nee. Das wollen wir auch nicht hoffen. Was hab ich denn hier noch so? Ja, wie so ein DIN A4 groß? Oh, ich denke mal so 25 hat er sicher. Und auch ziemlich dick so, ne? Ja. Also richtig dick, also. Ja. Ich denke mal, das war auch kein so idealer Partner für mich, weil, ja, es tut halt ziemlich weh, ne? Und mit dem Knirps hast du es ist okay. Also, ja. Ein bisschen Schmerz ist in Ordnung. So hast du es natürlich jetzt selbst in der Hand mit dem Schirm, ne? Ja. Jetzt hat man gerade schon den Staubsauger und habe ich gefragt, ob der Staubsauger auch seiner eigentlichen Bestimmung nachgehen kann. Benutzt du den Schirm auch mal als Schirm? Ja, natürlich. Das auch. Ich habe da eine ganz tolle Geschichte. Und zwar ich gehe in Bremen so ab und zu aus. Ja. In Lesbencafés und so und Lesbenkneipen. Und und da kam ich neu rein und habe mich da hingesetzt und habe die Frauen beobachtet und die haben da gerade Tat oder Wahrheit gespielt und irgendwann einigten sie sich halt auf Wahrheit, ne? Und habe ich gefragt, ob ich mitspielen kann. Dann haben sie mir ein paar Fragen gestellt, ne? Und eine davon war dann, ob ich es mir mal schon mit der Gurke gemacht hätte. Und da habe ich gesagt, nö, ich nehme mal einen Schirm, ne? Und da waren die Mädels baff. Ja, da waren die total perplex. Und du hattest den Schirm dabei auch? Nein. Ich hatte den später mal dabei, wo es geregnet hat. Und da hast du gesagt, das hier ist mein Schirm. Das ist er. Nein, so war es nicht. Also ich habe ihn schon unauffällig, also ich wollte ihn ja nicht, ne? Ja. Es muss ja nicht sein, dass ich da Theater mache oder so. Ist klar, ja. Aber sie haben es halt doch mitgekriegt, ne? Und eigentlich war ich schon ziemlich empört, wie man das dann reinkriegen könnte, ne? Anja, jetzt muss ich mal fragen, ich bin ja so in Lesbenkreisen nicht so bewandert. Es gibt ja einige, ich sage jetzt mal einige, es gibt auch ganz andere Frauen, lesbische Frauen, die ganz anders ausgerichtet sind, die es nun gerade nicht so mit dem Penis haben, mit dem Penis ablehnen. Deshalb wundert es mich, dass das ist bei dir nicht so der Fall, dass du dann zur Selbstbefriedigung schon einen Gegenstand nimmst, der an einen Penis erinnert. Das ist das ist durchaus auch üblich, ja? Ja. Ja. Ja, das macht mir nichts. Also ich bin da ziemlich offen. Also eigentlich ist es mir egal, mit wem ich es treibe. Also ist ja vollkommen egal, Hauptsache man versteht sich, man fühlt sich wohl und man hat Spaß. Gute Einstellung. Ja. Egal ob Mann oder Frau, Hauptsache es ist toll. Und vor allen Dingen ist es dann, wenn man die Person nicht kennt, ist es safer, ne? Das ist ganz wichtig. Wie bist du zu einer überzeugten Lesbe geworden mit deinen zarten 19 Jahren? Ja, weiß ich nicht. Ich kam aus dem Osten, ne? Und irgendwie habe ich das sowieso schon gemerkt, ne? Und war immer Außenseiterin, wurde immer verprügelt hier und ja, ne? Aber jetzt geht's dir gut. Also mir geht's gut, ja. Ich wohne jetzt in der Nähe von Bremen und ganz gut, ja. Und du hast einen wunderbaren Regenschirm. Was wollen wir mehr? Ich habe einen wunderbaren Regenschirm, ja. Danke für deinen Anruf. Gut. Tschüss, Anja. Tschüss. Jetzt haben wir einen Menschen dran, der heißt Beldin. Hey. Eine Frau. Ja, genau. Eine Frau, die Beldin heißt. Ja, genau. Wie ist das? Was ist das für ein Name? Das ist so ein halb türkischer, halb indischer Name. Ursprünglich aus dem Indischen, aber ich bin halt Türkin. Ja, Beldin, schön. 22 Jahre alt? Ja, genau. Und du willst uns jetzt auch was sehr Intimes verraten? Ja, das möchte ich. Ja. Und zwar, also ich habe eigentlich ganz viele Ticks so. Also ich stehe ganz extrem so auf Kondome und also ich benutze dann halt, wenn ich mich selbst befriedige, halt immer irgendwelche Sektflaschen und dann ziehe ich halt ein Kondom drüber und befriedige mich damit. Und meistens, also das Tollste für mich eigentlich ist, ich meine, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich finde das halt immer ganz toll, wenn ich mir Tierfilme angucke und was weiß ich, so Schimpansen oder so miteinander Sex haben. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Du bist aber drauf. Ja, ist das schlimm? Also, nein, ich will ja, wir wollen ja ganz offen hier über alles reden. Ne? Mhm. Also du guckst dir Schimpansen im Fernsehen an, die Sexfilme machen. Ja, oder Marsen oder halt irgendwas, extrem viele Tierfilme eigentlich. Und das erotisiert dich selbst? Ja, total. Also eigentlich mehr, als wenn man so irgendwie Porno oder halt einen Erotikfilm guckt oder so. Nun höre ich ja schon wieder einen Aufschrei der Empörung durch die Nation gehen. Wie kann Beldin solche Empfindungen haben? Mhm. Kann man schon. Kann man schon, ne? Ja. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Du guckst ja nur Fernsehen und es passiert ja sonst weiter real nichts diesbezüglich. Mhm. Ne? Sag mir das nochmal mit dem Kondom. Was ist denn so besonders reizvoll an dem Stückchen Gummi auf der Sektflasche? Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, ich fühle mich dadurch, es ist sauberer für mich. Also. Ich weiß nicht, das ist ja auch irgendwie so ein Fremdkörper. Genau, ich habe auch schon mal einen Vibrator ausprobiert oder so. Oder halt eine Gurke oder halt, wenn man wirklich keine Flasche oder sonst irgendwas gerade parat hat, dann eine Kerze oder so. Mhm. Aber also ich muss schon sagen, dass ich meistens immer so ein Kondom drüber tue. Mhm. Also halt nicht immer, weil man hat ja nicht immer ein Kondom da. Mhm. Also das sind dann doch schon mehr so hygienische, so Abgrenzungsgeschichten, als denn das Gummi allein macht dich nicht scharf. Ne? Doch, manchmal schon. Auch das. Beides vielleicht. Hast du das mit den Tieren, hast du das schon mal jemandem erzählt? Deiner besten Freundin zum Beispiel? Ja, meine besten Freundin schon mal, weil mit ihr kann ich halt über alles reden. Mhm. Aber... Und einen Freund noch nicht? Mein Freund nicht. Also ich lebe in einer offenen Beziehung, kenne ihn schon seit 5 Jahren und seit 2 Jahren leben wir in einer offenen Beziehung und das heißt halt, dass ich ihn nicht so oft sehe und ich weiß nicht, auch wenn ich mit ihm schlafe, ist das halt nicht so, dass ich wirklich super selten einen Orgasmus kriege oder so und vielleicht ist es deshalb so. Ich hoffe nicht, dass du, wenn du mit deinem Freund schläfst, an die kopulierende Nashörner denkst. Nein, das nicht. Das nicht. Aber wenn ich dann halt allein bin oder so, für mich, persönlich, finde ich das wirklich noch am schönsten. Geht's denn so weit, dass du ab und zu schon mal ein wenig durch einen Zoo schlenderst und vor dem Affenkäfig stehen bleibst, um zu spinksen? Das finde ich schon toll. Also ich bin sehr, sehr oft in verschiedenen Städten, in Tierparks oder halt in Zoos. Dachte ich mir doch. Aber es ist halt, ich glaube, die erotischen Tiere finde ich immer noch Schimpansen, weil das sind halt, die haben ein ganz schönes Sexualleben. Also du bist eine Tierspannerin, ne? So könnte man das nennen. Ja. Eine Tiervoyeurin oder so. Nicht, dass ich meine eigenen Tiere irgendwann mal missbrauchen würde, aber ich hatte schon mal einen Hund, aber daran habe ich nicht gedacht. Ja, es ist nur so. Einfach nur die Filme. Und das Gucken, ne? Genau. Ja. Ja, da wollen wir uns jetzt nicht drüber empören. Das ist schon okay noch. In dem Rahmen ist es okay. Danke für deinen Anruf. Ja, gern geschehen. Tschüss, meine Liebe. Okay, tschüss. Tschüss. Thorsten, 29. Halt, wo ist er? Hier ist er, Thorsten. Ja, hallo, grüße dich. Ja, schönen guten Morgen. Hi, Jürgen. Ist ja nett, dich endlich mal zu erreichen. Ja. Ganz klasse. Also erstmal möchte ich ein großes Lob aussprechen, weil deine Sendung finde ich wirklich super gut. Vielen Dank. Ich gucke dich schon seit mehreren Jahren. Ja. Und wollte heute was zum Thema sagen, was Selbstbefriedigung angeht. Also Autofellatio, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon eine Erfahrung mitgemacht. Mhm, das hatten wir gerade ja auch schon. Ja, ganz genau. Hast du nur mal so eine Erfahrung gemacht oder betreibst du das regelmäßig? Ja, ab und an mal, wenn ich mal so Lust darauf habe. Und ich muss dabei sagen, ich bin auch schwul und schon seit 10 Jahren in der Szene. Und ja gut, bei mir klappt das halt, bei vielen anderen weiß ich, dass es halt wohl nicht ganz so möglich ist. Mhm. Und insofern bin ich ganz froh, dass es vielleicht in gewissen Maßen dann halt zu realisieren ist. Mhm. Also das ist auch ein erotisches Eigenexperiment von dir, ab und an das mal zu machen. Ja. Aber es gibt noch was anderes wahrscheinlich. Ja, es gibt noch was anderes, worauf ich viel, häufiger drauf stehe, ist mir dann halt ein Dildo in den After oder in den Anus zu schieben und dabei dann noch eine kleine Droge namens Poppers zu nehmen. Für die wir eigentlich gar nicht gerne Werbung machen hier. Nein. Thorsten, das ist ein Dreckszeug, ja, finde ich schon. Ja? Ja, finde ich schon. Egal, erzähl mal weiter. Ja, okay, und das finde ich eigentlich, und dann ein Porn dabei laufen zu haben. Also, das ist dann ja schon eine richtige Orgie, die du feierst, ne? Für dich ganz alleine. Ja, für mich ganz alleine, ja. Ja. Ich war nicht völlig. Und das gibt mir den absoluten Kick. Ja. Also dann wirklich mal so 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, dann so wirklich darin aufzugehen. Nee, gut, klar, das Problem ist halt bei dem Poppers, wie du schon gerade sagtest, ist nicht so toll, dass man halt immer häufiger davon was braucht. Mhm. Also die haben wirklich jetzt ohne Scheiß, sie haben übelste Nebenwirkungen und auf Dauer genommen haben sie richten Sie wirklich Schäden im zentralen Nervensystem an. Ja. Insofern lass uns das Thema hoffentlich mal zur Seite legen. Ich möchte auch nicht, dass da irgendwie vielleicht noch junge Leute drauf kommen jetzt. Also wenn ich einen Partner habe, wenn ich das ganz gut sagen darf, was ich auch sehr gerne mag, ist einmal, es gibt so Kugeln, so schöne Kugeln. Mhm. Es ist jetzt nicht direkt Selbstbefriedigung, klar, wenn jemand dabei ist. Das ist dann... Dann so einzelne Kugeln, ja, die sind so einander verbunden, dann in den Anus einzuführen und dann langsam ich hatte ja mal vor einer Weile eine ähnliche Sendung, da haben wir sehr krasse Dinge gehört von einer Krankenschwester, ja, die uns erzählte, mit welchen Anliegen und autoerotischen Unfällen die Leute ins Krankenhaus kommen und was da alles rausoperiert werden muss unter Umständen. Und es gab da auch so eine Kugelgeschichte, deswegen fällt mir das gerade ein. Ja gut, Gott sei Dank sind die miteinander verbunden. Ich mache das noch nicht ganz so häufig. Sag mir doch nochmal diese erste Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ja. Wie oft machst du dann, machst es dir dann so schön in so einer Session? Wie oft kommt das vor? Ach, ich sage so einmal in der Woche. Doch, einmal in der Woche. Mhm. Ja klar, natürlich. Mhm. Doch, das muss schon sein. So für mich selber finde ich das sehr entspannt. Und es dauert dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder kann es auch noch länger dauern manchmal? Es kann schon mal länger dauern. Also es muss auch nicht immer das Erste sein. So ab und zu rauche ich ganz gerne einen dabei, so ein bisschen Haschisch. Mhm. Vielleicht extra nach Holland. Ja, finde ich immer ganz belebend. Du bist in einer Beziehung? Nein. Ach, das habe ich gerade falsch verstanden. Ich dachte, du wärst hättest einen Freund. Nee, im Moment leider nicht mehr. Also es war mal eine Zeit lang, ein ganzes Jahr lang, im letzten Jahr, in 98. Hast du dem das erzählt dann auch, wenn du solche Sachen gemacht hast? Nee, das haben wir auch schon zusammen gemacht. Ach, so zusammen auch. Ne? Ja, also ganz offen alles. Ja, sicher. Und das fand ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich sehr, sehr schön. Also, das war Thorsten, 29 Jahre alt, Stichwort Dildo. Ja. Hm? Ich habe mir so ein paar Stichworte hier aufgeschrieben, von der Wassermelone angefangen. Also, was ich noch empfehlen kann. Ja. Und zwar gibt es für den Anusbereich, für den Mann, auch Geräte, die man aufpumpen kann. Ich weiß leider nicht genau, wie die heißen. Ja, ich glaube, die Insider wissen Bescheid. Ja, ja. Das finde ich also wirklich auch sehr erotisch. Danke für deine Tipps und deinen Anruf. Ich wünsche alles Gute. Dankeschön. Und mach weiter so. Machen wir. Tschüss, Thorsten. Okay, ciao. Tschüss. Ha, was für ein schöner Name. Antoinetta. Ja, hallo. Hallo. Richtig ausgesprochen, ne? Antoinetta, ja. Antoinetta. Korrekt. Meine Liebe. Ja. Erotische Eigenexperimente. Ja, ganz schrecklich so. Schrecklich. Ja, ich weiß, ich bin jetzt etwas aufgeregt. Und was hast du denn so gemacht schon? Ach ja, das fing halt damit an, dass ich mal Flöte gespielt habe und dann die Hülle dieser Flöte entdeckt habe. Mhm. Ja, und ne, wie man so... Aber so Hüllen von Flöten, soweit ich mich an Hüllen Nein, von Flöten... Nicht diese Klappenflöten, ja, die sind nämlich was groß, glaube ich. Für Nein, die sind doch eigentlich aus Stoff, ne? Und klappen so zusammen. Nee, die sind aus Kunststoff. Ach, aus Kunststoff. Und die sind rund. Also oh, da assoziieren wir gleich, was man damit machen kann. Ja, was kann man damit wohl machen? Ich weiß es nicht. Man kann Flöten da reinlegen. Ja, ich meine, okay, das kann man auch damit tun, ja. Sonst ja, darf man damit eigentlich nichts machen. Ach, das hat der Hersteller nicht gewollt. Oh Mann. Also nee, die Flötenhülle musste... Die Flötenhüllen eignen sich sehr gut dafür, also das ja, macht auch unheimlich viel Spaß und... Also die Flötenhülle kam nicht nur in den Genuss einer Flöte? Nein. Aha. Nein. Ja. Die habe ich auch für was anderes verwendet, auf ja, jeden Fall. Auch. Also, Flötenhülle? Ja, Flötenhülle. Das ist ein bisschen merkwürdig, ne, weil es ist auch nicht jedermanns Sache, denke ich mir. Ne? Aber nee. Es ist dem Penis am ähnlichsten, denke ich mir mal. Eine Flötenhülle? Da gibt es auch verschiedene Größen, ja, auf jeden Fall. Aha. Ja, und ich muss mir mal irgendwo Flötenhüllen angucken. Ja, das ist spezielle Flöten. Das ist also eine Spielmannszugflöte und dann ist das gar kein Thema. Spielmannszugflöte. Ja, aha, gut ausgesprochen. Ja. Was noch? Ja, mir ist halt der letzte Unglück passiert, wie man schon sagte, mit der Flasche. Ne? Ich habe natürlich dann mit einer vollen Sprudelflasche hantiert, ne? Mhm. Und das war dann nicht so nett, ne? Also da war eine Schraube drauf noch? Ja, das war angenehm, ne? Also ja, beim Einführen und so. Mhm. Ohne Gummi? Bitte? Ohne Kondom hast du die Flasche eingeführt? Ja, ohne. Hm? Ja. Mhm. Und dann habe ich es halt damit gemacht und war auch ganz angenehm. Und dann habe ich halt, wie es dann vorbei war, die Flasche auf Seite gestellt, bin mit zwei Fingern dran gekommen und die ist explodiert. Also das war der Horror. Weil du die Flasche zu sehr geschüttelt hast. Ja, ist schon klar, ne? Ist schon klar. Ja. Die, da ist sie explodiert. Dementsprechend sah ich auch aus, ne? Ja, die ist wirklich auseinandergeflogen. Explodiert in der Küche, sah ich schon, im Wohnzimmer. Also eine normale, so eine Sprudelwasserflasche. Ja, und ich, blöde Kuh, hab die natürlich nicht ausgeleert, ne? Vorher. Aber, ja, ziemlich bescheuert. Nein, ich überlege, du musst ja, was hast du mit dieser Flasche angestellt, dass diese Flasche explodiert? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, man könnte, was ist das für ein dickes Glas hier? Die könnte man, glaube ich, schütteln. Das war mal ein Kunststoff. Ach so. Ich denke, die könnte man schütteln, bis zum geht nicht mehr. Das war auch noch stilles Wasser, das hat mich sehr gewundert. Nicht stilles Wasser? Stilles Wasser, dann kann es doch nicht explodieren. Da muss doch ein bisschen Kohlensäure drin gewesen sein. Ja, sicher, die war ja voll, ne? Da war ja noch nichts. Also stilles Wasser hat ja ein bisschen Kohlensäure, ne? Ja, mittelmäßiges. Ja, genau. So, ist das Ding explodiert und hast du Schäden davon getragen? Ja, ich habe also, es ist jetzt natürlich im Nachhinein lustig, ne, aber ich hatte so einen Seidenpyjama an und der ist natürlich durchlöchert gewesen und an meinem Po ziemlich herbe Schnittwunden, ne, das war ja erst vor einer Woche, ne, und sieht nicht ganz so nett aus. Also stand die Flasche so schräg hinter dir, als sie explodiert? Ich habe auch Gymnastik gemacht und bin da dran gekommen. Das was man so nach dem Sex alles macht. Das ist ja so hyperschrill ist das. Ja, das war nicht nett. Das würde doch keinem empfehlen. Nein, natürlich nicht. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, immer die Flaschen zu entleeren vorher, ne? Ja, also ich mache auch keinen Flaschensex mehr. Die Hüllen sind mir dann doch lieber. Darf ich denn fragen, wie lange du diese arme Flasche missbraucht hast? Oh, also ich denke mir mal so 2,5 Minuten bestimmt. Ach, mehr nicht. Ich dachte jetzt eine halbe Stunde oder so. Ja, auf Gottes Willen, die werde ich selber mein Betrieb ja schon explodiert. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja froh sein, dass es währenddessen nicht passiert ist. Aber ja, jetzt, boah, da habe ich echt gedacht danach. Ganz im Ernst, ne? Das wäre dann nicht mehr lustig gewesen. Also das habe ich mir direkt danach gedacht. Ich lag nur noch in Scherben, habe gedacht, oh Gott. Ne? Und das hat, also im Nachhinein würde ich es auch keinen empfehlen. Und wiederholungsbedürftig ist es auch nicht. Also du scheinst mir auch eine Frau zu sein, eine junge Frau zu sein, die sehr viel Spaß an der Selbstbefriedigung hat. Ja, ne? Also es gibt sämtliche Variationen, die ich gerne mache. Ja, ist es für dich denn so, dass du vielleicht sogar Selbstbefriedigung geiler findest, als mit einem Mann oder einer Frau zu schlafen? Kommt drauf an. Also, ich meine, ich mache es mir gerne selber, weil der Mann ist ja auch nicht immer zur Stelle, wenn man braucht, oder eine Frau. Bist du bisexuell? Ich habe es einfach mal so gesagt. Was heißt bisexuell? Ich hatte mal eine Erfahrung und die war halt sehr schön. Ich denke mir immer, wenn ich nicht getrunken hätte, hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Aber im Nachhinein, das war eine ganz tolle Erfahrung. Und das würde ich jeder Frau empfehlen. Mhm. Also Frauensex, das Geilste, was geht. Weil die Frau auch weiß, was du willst. Ja, und klar. Das ist bei Männersex übrigens auch so. Ja, ne? Die Männer wissen. Ich meine, ich habe sehr viele schwule Freunde. Ja, ja. Und mittlerweile kann ich es auch schon akzeptieren, wenn sie sich küssen. Aber manchmal kriege ich so eine Abart davor. Ich weiß nicht, warum. Ach, musst du dich noch ein bisschen angewöhnen. Kriegen wir auch noch hin. Ja, meinst du? Ja, kriegen wir hin. Ja, ich meine, okay, mittlerweile Nein. schon. Also ich finde, ich bin ja auch ein großer Befürworter, dass man sich in allen Variationen ausprobieren sollte und sehr viel also Spaß am Eigensex haben soll. Ich glaube, dass die Menschen, die mit sich selbst richtig Spaß am Sex haben, auch die besten Liebhaber sind für andere. Ja, das denke ich auch. Ja, das glaube ich auch. Mit dem Temperament noch, dann klappt das so ganz gut. Also wenn ich mit mir gut umgehen kann, kann ich auch mit anderen perfekt gut umgehen. Ja. Ne? Also wir wollen. Die Sendung ist außerdem auch ganz klasse. Ne, ja, danke, danke. Also ihr Lieben, alle im Lande draußen, wir müssen alle gemeinsam, vielleicht nicht gemeinsam, jeder für sich, noch viel üben und tun, ne, damit wir noch besser werden. Ja, ich verstehe nur nicht, dass man so verklemmt ist gegenüber anderen. Das ist mir noch sehr suspekt irgendwo. Ja. Weil jeder weiß auch, was Sex ist. Und wenn ich dann so diese verkorksten Menschen durch die Gegend rennen sehe und dann denke ich mir auch, wie machen die das hoch? Wie können die sich schon selbst befriedigen, wenn die mit so einer Fresse durch die Stadt rennen? Nein, es gibt wirklich Menschen, und das ist wirklich dann ganz ernst, die das auch nicht können, die es auch selbst nicht, sich selbst nicht machen können. Dann haben die was in der Pubertät verpasst. Glaub. Ja, das ist halt alte Moral, die noch in uns hängt. Ne? Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde das sehr abschätzig bewertet oder es wurde den Kindern verboten, das zu machen. Ne? Ja, oh mein. Sünde und Rückenmark. Verkrankungen, Verkrümmungen, weiß ich was alles. Ne? Das ist noch gar nicht lange her. Nee. Also wir sind ja ganz anders. Ja, und ich hoffe, dass wir immer mehr werden. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja, danke. Und viel Spaß und sei vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Okay. Ja, tschüss. Dankeschön, tschüss. 1.34 Uhr und 43 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1:35 und 55 Sekunden. Radio 1 Live ist hier und das will der Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt erotische Eigenexperimente. Erzählt mir, was ihr so an Schweinereien mit euch selbst macht. Wie ihr euch erotisch oder sexuell selbst und eigenhändig oder mit welchen Gegenständen auch immer in Fahrt bringt. Jetzt haben wir gerade schon viele abgedrehte Dinge gehört. Und es klang ja auch schon so ein bisschen an, das Stichwort Unfälle. Ist euch bei vielleicht irgendwelchen abgefahrenen Experimenten auch schon mal etwas passiert, was sehr übel ist, wo ihr vielleicht auch die Leute ein bisschen vorwarnen wollt? Also erotische Eigenexperimente. 0800 5678 111. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Inge ist dran. Inge ist nicht 28, sondern einen kleinen Tick älter, 30 Jahre alt. Hallo. Ja, genau. Inge, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, da sind ja schon ein paar tolle Sachen da passiert, wie ich glaube. Ich sag's dir. Ich bin hier schon die ganze Zeit mit den Ohren am Wackeln. Ich bin auch mit den Ohren am Wackeln. Ich habe mir das so stichwortmäßig aufgeschrieben. Ne? Ich lese mal vor. Wassermelone, Colaflasche, Autofilatio, Staubsauger, Regenschirm, Tiere, Flötenhülle. Also da fällt mir eigentlich gar nichts dabei. Da jetzt, bin ich ja schon richtig langweilig. Jetzt musst du das steigern eigentlich. Ja, da bin ich ja ganz langweilig. Da erzähl mal. Ja fast komplexe. Sag jetzt bitte nicht Kerze. Das ist langweilig. Ah ja, nee, das nicht. Aber diese schönen Liebeskugeln, die habe ich mal geschenkt gekriegt. Ist auch okay. Ja, und mein Freund, irgendwie wollte ich den mal überraschen, so wie frivol das Ausgehen kennt man ja so, ohne Höschen und so. Und ja. Da habe ich gedacht, auch mal gucken, wie das so mit den Kugeln ist, wenn er dann da halt tanzt. Weil da ist ja dann, das vibriert ja dann auch beim Tanzen und das ist ja dann bestimmt spaßig, habe ich gedacht. Wie viele Kugeln waren das? Drei Stück. Mhm. Und, naja. Also die hast du eingeführt? Ja. Hast kein Höschen angezogen? Nein. Und bist mit deinem Freund tanzen gegangen? Genau. So, und du? Ja, war sehr lustig, habe ich jedenfalls so empfunden. Und was mir so im Nachhinein aufgefallen ist, dadurch trainiert man auch die Muskulatur vom Innen dann. Ja, stimmt. Also das fand ich dann, und ich fand es auch sehr anregend. Und vor allen Dingen, wo ich das dann auch meinem Freund erzählt habe. Also der hat dann, nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ich war die ganze Zeit dran gewesen. Und da habe ich ihm das gesagt gehabt. Und da hat er versucht gehabt, mir so unterm Rock dann zu fassen, mitten in der Disco. Das war dann auch sehr peinlich, aber egal. Aber auch irgendwo schön ein bisschen. Ja, und dann ist er erstmal purpur rot geworden und konnte halt nicht glauben. Also, konnte einfach nicht glauben. War sehr lustig gewesen. Ich dachte ja schon, du würdest jetzt erzählen, dass du irgendwann so ekstatisch getanzt hättest, dass die Liebeskugeln rausgefallen wären. Ja, da habe ich ja auch noch Befürchtungen gehabt. Ich habe dann mal versucht, als wenn man auf Toilette geht, dann immer erstmal so krampfhaft da festzuhalten. Ich habe gedacht, boah, nicht, dass die rausfallen. Dann hätte natürlich die ganze Disco was zu lachen gehabt. Ne? Alle hätten gesagt, ha, die Inge hat Liebeskugeln dabei. Ja, ich meine, gut, so bekannt war, bin ich ja nun auch nicht. War jetzt auch ein Scherz. Ist ja auch riesengroß. Aber was ich noch sagen wollte zu der einen Frau vorhin, hier wegen Verklemmtheit. Also ich habe da auch eine Bekannte und die sagt dann immer so zu mir, nee, sie bräuchte keine Selbstbefriedigung. Das macht sie auch nicht und das würde sie auch eklig finden. Also das verstehe ich ja nun gar nicht. Nee, kann man eigentlich auch nicht verstehen. Ist auch ein bisschen schade, weil den Leuten natürlich auch was entgeht, finde ich. Ja. Okay. Liebeskugeln. Schreibe ich mir jetzt auch mal auf, ne, als Stichwort. Ich hätte gerne auch ein Autogramm von dir. Da musst du gleich auch nochmal auflegen, damit wir dich zurückrufen können, wegen deiner Adresse. Okay. Inge, sonst noch irgendwas außer Liebeskugel? Nee. Ich meine, ist ja auch gut. Ja, ich meine, da gibt es verschiedene andere Sachen noch, aber ich denke, das wird wohl jetzt den Rahmen der Sendung nachsprengen. Stimmt. Wir wollen ja nicht hier Porno machen, ne? Sondern wir wollen ganz gediegen über dieses Thema sprechen. Genau. Und das haben wir jetzt bisher ja auch gemacht. Okay. Danke für deinen Anruf. Tschüss, Inge. Tschüss. Maxchen ist dran. Darf ich Maxchen sagen? Nee, eigentlich nicht, das ist blöd. Max, 15 Jahre, hi. Hi. Ja, das geht ja wahrscheinlich auf den Zeiger, ne, wenn dich jemand Maxchen nennt. Ach, ist mir eigentlich egal. Ja, ich sag Max zu dir. Okay. Max, zum Thema. Ja, also, ich hab's halt mal mit einer Semmel so gemacht da. Mit was, mit einer Brennnessel? Mit einer Semmel. Mit einer Semmel? Ja, da war ich so beim Kumpel und da war es uns langweilig und wir haben halt nicht gewusst, so was wir machen sollen. Da habt ihr euch erst ein Brötchen gekauft. Ja, und dann, nee, da haben wir schon welche gehabt. Ach so. Und wieso bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte mir doch mit dem Brötchen einen runterholen und dann habe ich erst so, hat er so gesagt, muss kurz in den Backofen reintun, dann ist es schön warm und so weiter. Aber höre mal, mir wird gerade, mich schaudert's, bei der Vorstellung eine Semmel zu nehmen, vor allem wenn die noch im Backofen war, dann ist die ist zwar warm, aber sie ist doch ganz hart und krustig, das tut doch weh. Nee, also nicht so lang. Weil sonst ist sie ja zu heiß, da verbrennt man sich ja alles. Ja, aber sie ist trotzdem doch krustig. Und reißt man sich da nicht die Haut ein bisschen auf mit? Nee, halt einfach auf, aufschneiden und es geht schon. Das geht schon? Ja. Wurde die Semmel auch noch vielleicht mit Nutella beschmiert oder sowas? Nee, so nicht. Das, also die pure, reine Semmel? Ja. Dann habt ihr beiden Jungs da am Frühstückstisch gesessen und habt euch die Semmeln, habt euch mit den Semmeln beschäftigt? Nee, wir waren im Wohnzimmer gesessen und haben uns noch einen Film noch dazu angeschaut. Einmal passiert? Ja, einmal. Und Spaß auf eine Wiederholung? Ja, also es war schon ganz witzig, aber ich weiß nicht, ich hab's halt gar nicht mehr so gemacht. Kommt es denn, oder kam es denn wirklich auch gut und geil rüber? Ja, schon. Das schon, ne? Ja. Ja. Ja gut, also mit den Semmeln könnte man ja mal ausprobieren. Wir gehen mal morgen als zum Bäcker und kochen Semmeln. Ja. Denken an das Experiment von Max. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Und was ich noch recht empfehlen kann, ja, das ist so vom Sex der Frau und sich selber ein bisschen Kokain zu freuen auf der Seite. Ah, nee, komm, lass rein. Lass ganz fein. Nee, kein Kokain. Okay. Kokain ist eine üble Droge. Tschüss, aber Max. Ganz schön. Tschüss. Tschüss. Mit 15 Jahren erzählt ihr was von Kokain. Das darf ja nicht wahr sein, Mensch. Ellen, 50 Jahre alt. Hallo. Grüß dich. Eine reife Frau höre ich jetzt. So will ich's. Hi. Ja, das Leben ist halt eben süß. Das Leben ist süß. Ja. Was hast du denn von dem Leben zu erzählen zu diesem Thema? Zu diesem Thema von mir persönlich. Ja. Ich bin zwar verheiratet, aber das klappt nicht so. Ja. Und da man auch immer sehr viel unterwegs ist und im Haushalt am Arbeiten ist, da kommen einem sämtliche Ideen. Türrahmen. Türrahmen? Türrahmen, das war mein erster Sport. Aha. Türrahmen und Sex? Verstehe ich nicht. Ja, ganz einfach. Oben festhalten, rauf und runter. Aha, ja, wo du es so sagst, ja. Ja, das war ganz schön. Also Ellen, das war Ellen am Türrahmen. Mhm. Ne, stellen wir uns jetzt so vor. Du stehst also mit dem Gesicht vor dem Türrahmen, ne? Ja. Ja, ist klar. Hm. Was noch? Ach, Dildo. Dildo. Alles, was dazu gehört. Ja. Wie kommst du an den Dildo? Hast du dir den selbst gekauft? Ja, du wirst lachen. Das erste Mal bekam ich von meinem Sohn einen geschenkt. Ja, wie alt war der Sohn da? Der war noch jung, der kam mal an und sagte zu mir, Mama, kaufst du mir eine Gummipuppe? Wie alt war er denn? Ich schätze so 16 Jahre. Und da habe ich zu ihm ganz trocken gesagt, ja, wenn du mir einen Vibrator kaufst, dann kaufe ich dir eine Gummipuppe. Gutes Geschäft. Der Vibrator ist wahrscheinlich billiger als eine ordentliche Gummipuppe. Ja, natürlich, ne? Aber er hat nie mehr danach gefragt. Aber er brachte mir den Dildo. Den Vibrator. Das ist ja schön, das ist ja wirklich sehr nett. Also du hast ein offenes Verhältnis in Sachen Sexualität auch mit deinem Kind oder deinen Kindern, ich weiß nicht. Ja, ich habe die frei und offene Erziehung. Ja, das ist sehr schön, das ist, glaube ich, sehr viel wert. Doch, ja. Auch mein Mann und ich, wir sind auch sehr offen darüber. Ja. Macht dir mit 50 der Sex und der Eigensex, wir reden ja heute über Eigensex, noch genauso viel Laune wie mit, weiß ich, mit 30? Ja, natürlich. Ja, und es kommt auch genauso oft vor. Ja. Ja. Das heißt, der Türrahmen musste schon oft gestrichen werden wahrscheinlich. Ja, natürlich. Da wird ja viel benutzt. Na eben, ja klar. Was sagt dein Mann dazu? Ja, er findet es interessant. Weißt du? Das dauert ihn ja dann auch an. Machst du das auch schon mal in seiner Anwesenheit? Ja, natürlich. Ah, ja. Wir haben keine Geheimnisse untereinander. Das kann also passieren, dass du dich mit dir selbst beschäftigst, er zuguckt und es dann auch in eine gemeinsame Aktion kommt und einfließt. Auch, ja. Ja. Hast du denn, du bist ja nun eine etwas andere Generation als vorhin, einige, die angerufen haben, hattest du denn, als du jung warst, als Jugendliche, mit diesem Thema Probleme oder bist du da auch schon ganz locker rangegangen? Nein, ich selbst war sehr verklemmt und hatte von Tüten und Blasen auch keine Ahnung. Mhm. Also das gebe ich auch zu. Und wie ist es gekommen, dass du zu so einer freien und offenen Frau geworden bist? Das kam, als ich 69 geschieden worden bin und mit dem Jungen alleine war. Und dann muss ich wohl sagen, wie ich später meinen Mann kennengelernt habe, der hat angefangen, mich lockerer zu machen. Und von der anderen ging es natürlich bergauf. Und die Liebe besteht nach wie vor, vom ersten Tag an bis heute noch. Ist egal wo, sei es am Campingplatz oder in der Wohnung, von unten bis oben, in der Küche. Also Küche ist auch, hast du gerade schon mal genannt, auch ein für dich erotisierender Ort? Oder ist es nicht so? für mich persönlich ist jedes Zimmer ein erotischer Ort. Jedes Zimmer, das ist schön. Ja. Selbst der Keller. Ja, der Keller ist mir zu kalt. Es gibt ja Leute, die gezielt für solche Sachen dann in den Keller gehen. Gibt's alles. Nee, da also Keller, da kann ich drauf verzichten. Ja. Schön, dass du angerufen hast, Ellen. Ja, bitteschön. Und viel Spaß weiterhin mit dir und auch natürlich mit deinem Mann. Oder mit deinem Mann, ja. Ja, und weiterhin schöne Grüße an euch allen. Danke. Und die Sendung ist sehr schön. Vielen Dank, Ellen. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Sascha, 27 Jahre alt. Hallo, Sascha. Ja, hallo. Ist man endlich mal bei euch durch? Na, endlich kommst du dran, ne? Nachdem du wahrscheinlich schon eine halbe Stunde in der Leitung wartest. Ja, was heißt eine halbe Stunde? Ich habe jedes Mal probiert. Also, ich hoffe, du verzeihst uns, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Du bist jetzt dran in Sachen erotische Eigenexperimente. Ja, das war bei uns auch ganz lustig. Vor einem halben, dreiviertel Jahr hatten wir eine Matratzenausstellung. Eine Matratzenausstellung? Ja, ja, eine Matratzenausstellung. Wer ist denn wir? Da haben sie verschiedene Matratzen gezeigt, wo bemalt waren. Mhm. Und naja, ich habe dann ein, zwei Wochen später ein bisschen Stress mit meiner Freundin. Die hat dann zu mir gesagt, wenn es dir nicht mehr reicht mit mir, dann füge doch Anführungszeichen eine Matratze. Und dann habe ich mir die Matratzenausstellung einfallen lassen. Ja, und da bin ich auf eine verrückte Idee gekommen. Ich habe mir eine Matratze mit Gesichtern bemalt, weil ich male sehr gerne. Ja, irgendeine Matratze, deine Matratze? Ja, ich habe mir halt eine Matratze besorgt, eine ältere. Mhm. Gibt ja die Zeitung dann aus den Matratzen zu verschenken und so weiter. Ja, und das habe ich dann vorher gereinigt. Ich wollte gerade sagen, wenn du dir eine ältere gekauft hast, dann hast du so ein alles versifftes Ding gehabt. Nee, also ich schaue da schon drauf. Also ich meine, ich achte auch sehr arg auf die Hygiene. Also ich meine, das darf dann natürlich nicht so eine alte, verschmutzte Matratze sein. Das ist ganz klar. Ne? Also du hast dir eine gekauft, hast sie gereinigt und dann? Ja, und dann habe ich erstmal angefangen, mir Gesichter zu malen. Mhm. Und ja, und dann, wo es dann Richtung meinen Frau nach unten geht, habe ich mir dann einfach ein Loch ausgeschnitten. War es denn eine Federkernmatratze oder eine Latexmatratze? Nee, das war eine Federkern. Federkern. Ja, ja. Da habe ich erstmal natürlich die Federn rupfen dürfen, ist ja logisch, ne? Da habe ich erstmal da mit einer kleinen Schaufel ganz aufgezogen. Na, ich meinte mit Federkern jetzt eigentlich, dass da solche Drähte drin sind. Ja, teilweise. Ja. Kommt mal drauf an, was es für eine Matratze ist. Es muss wahrscheinlich eine der älteren Generation gewesen sein. Ja, und dann gibt es ja die Klopapierrollen. Die Pappdinger, was am Schluss übrig bleiben. Kennen wir alle. Ja, und die habe ich dann also praktisch in das Loch hineingestopft. Und dann habe ich mir halt Gesichter gemalt. Ja, dann habe ich mich draufgelegt. Und ich fand es dann so interessant eigentlich, dass ich dann gedacht habe, Mensch, okay, wenn die Freundin schon weg ist, weil du vielleicht nicht mehr gut genug bist, Matratze, die kann sich wenigstens nicht wehren, kannst du selber hinstellen in den Stellungen, wie du sie haben willst. Naja, und seitdem her male ich halt verschiedene Gesichter. Was sind denn das für Gesichter, die du da auf die Matratze malst? Wie sehen die aus? Ja, da gibt es ja Gesichter. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erst eine Chinesin gemalt. Dann gibt es ja die schönen Chinesen, die haben Wedel in der Hand und mit den Zöpfen habe ich mir dann gemalt. Das ist ja wieder ein Bild für die Götter. Ich sehe dich auf dieser alten Matratze liegen, in entsprechender Aktion und du starrst auf dieses gemalte Bild auf dem Kopfende der Matratze. Ja, genau. Ne, so müssen wir uns das denken. Ganz genau, ganz genau. Ich stelle auch Matratze mal dann gegen den Schrank. Ja. Ich schaue dann auch die Person an. Also achso, im Stehen dann auch schon mal? Im Stehen auch schon. Mhm. Ja, ja, ja, ja. Und natürlich auch teilweise dann von hinten. Ne? Ich stelle dann Matratze um, da habe ich dann das hinteren Teil praktisch. Ne? Das ist ja. Also ist im Prinzip ganz interessant. Was ist denn schöner, es mit deiner Matratze zu treiben oder mit deiner Freundin? Ja gut, ich meine, mit einer Freundin zu malen ist natürlich viel interessanter, weil sie bewegt sich halt auch mal die Arme um den Hals schlingen und so, da weiß man, dass jemand da ist. Ist schon klar, ja. Ich meine, es ist halt einfach nur... Aber du möchtest diese Matratze nicht missen? Die hat jetzt einen Ehrenplatz bei dir in deinem Zimmer? Nee, um Gottes Willen, Ehrenplatz hat es natürlich nicht. Ich meine, es ist ja nicht immer so, dass jetzt die Lust immer besteht, ja, weil ich natürlich noch ein bisschen... an meine Freundin denke, deswegen wollte ich gestern zum Beispiel schon anrufen, über so ein Problem reden, bin ich nicht durchgekommen. Nee, also das soll auf jeden Fall keine Dauerlösung sein. Ich bin einfach mal auf die verrückte Idee gekommen, nachdem sie halt gesagt hat, ja, sonst füge doch eine Matratze. Ja. Und da habe ich mal ausprobiert, wie das ist. Besonders witzig finde ich, dass du das so todernst erzählst, dabei ist das so abgedreht, finde ich, dass du die Matratze beglückst. Aber nun gut, warum nicht? Ja, ich meine, was heißt ernst? Ich meine, ich stehe hinter den Dingen, also ich meine, ich habe auch keine Geheimnisse und auch kein Blatt vor dem Mund. Ich sage das, was ich denke was ich vorhabe, dann sage ich das auch. So ist es schön. Ich danke für deinen Anruf und für die auch offenherzige Schilderung deiner Experimente. Ja, danke. Tschüss, Sascha. Kerstin, 21 Jahre alt. Hallo. Jawohl. Kerstin lacht schon, das gefällt mir. Ja, nach den Matratzen. Und so kann er froh sein, dass keine Staubläuse drin sind. Ja, aber wirklich, Matratzen, Türrahmen. Aber noch zu eurer Verteidigung. Ich bin heute zum ersten Mal angerufen, ich bin durchgekommen. Das war nach 30-maligem Anrufen. Genial. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Ja, ne? Von der Wahrscheinlichkeit her. Fast so zumindest. Also, ich bumse keine Matratzen, aber ich mach's mir gerne in der Öffentlichkeit. So eine bist du. Ja. Du bist ein frivoles Luder. Ja, das kann gut sein. Ja, das höre ich auch schon in der Stimme. Also ich erkläre mal, wie das geht so, ne? Bitte. Also ich gehe dann durch den Zug oder so, dann suche ich mir ein Abteil, wo es also ein bisschen leer ist und dann warte ich, bis die Leute dann ausgestiegen sind, meistens so eine längere Zugfahrt. Ja, und dann geht's zur Sache, ne? Hast du schon mal bei mir angerufen? Nee, noch nicht. Weil ich vor längerer Zeit mal ein ähnlich freches, pfiffiges Mädchen hier dran hatte, die auch so etwas erzählte, irgendwas mit der U-Bahn. Ja, eine U-Bahn habe ich noch nicht gemacht, weil da sind die Stops so ein bisschen zu kurz. Ja. Also, und im Bus geht es auch gut, vor allen Dingen, wenn man spät abends fährt. Aber es ist so, dass die Leute schon, da dürfen nicht viele Leute in der Nähe sein. Da sind dann, also entweder sitzt da eine Person drin, die kann mich aber auf keinen Fall sehen, weil die dann ganz vorne im Abteil sitzt. Also da achtest du. Umdrehen kann. Da achtest du schon sehr drauf, ja, dass du auf keinen entdecken kann. Ja, dass ich keinen entdecken kann. Mhm. Und dann mach ich's. Und das geht dann auch super schnell, weil das ruckelt ja dann auch so ein bisschen. Das macht einen dann noch dazu heiß. Wie machst du es dir denn? Mit der Hand? Mit der Hand, ja. Ja. Also du nimmst keine Gegenstände. Nein, im Zug gibt's aus der Aschenbecher nichts, was man abmacht. Kann ja sein, dass du da mit deinen Utensilien losziehst. Nein, leider nicht. Darauf bin ich dann nicht gekommen. Aber ich habe auch schon Zug, also richtigen Sex gemacht. Das fand ich auch ganz spannend. Was ist denn, bleiben wir nochmal bei dieser Onanie-Geschichte. Was ist denn für dich der Thrill, zu machen? Jeden Moment jemand entdecken könnte, aber ich würde mich außerordentlich wirklich schämen, wenn da mal jemand entdecken könnte. Also, es hat bis jetzt immer gut geklappt. Und manchmal passiert das dann auch, dass ich dann Multiple-Orgasmen kriege dann dabei, ne? Also dass es dann richtig schlagartig aufeinander geht. Ich kann da nicht genug kriegen. Wie bist du denn drauf, wenn du einen Orgasmus bekommst? Stöhnst du? Nein, im Zug natürlich nicht. Also einmal dann vielleicht, wenn es dann soweit ist. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn man dann richtig ein tolles Gefühl hat und dann sich so unterdrücken muss. Ne? Ja. Am liebsten würdest du ja den ganzen Zug... Ja, du würdest schreien am liebsten. Ne? Nee, das mache ich dann aber nicht. Ich kann mich unterdrücken. Was das hast angeht. Du einen Rock dann an? Oder? Das ist egal, ob ich eine Hose an habe oder einen Rock. Ich tue halt die Tasche dann so ein bisschen neben mich. Ne? Wenn mal vielleicht einer auf die Idee kommt, sich genau in dem Moment umzudrehen und vielleicht nach Feuer zu fragen oder sowas, mich dann nicht sofort dabei erwischt. Ist es denn so, dass du deshalb extra manchmal öffentlichen Verkehrs... Nee, das ist noch nicht so weit gekommen. Das nicht. Aber auch bei meinem Freund jetzt zum Beispiel, wenn ich arbeiten muss und er ist jetzt unter der Dusche und wir können es jetzt gerade nicht treiben, weil ich muss in 2 Minuten weg und das geht dann halt nicht. Und dann machst du mir auch schon dazwischen, sodass der nämlich auch dabei erwischen könnte. Vor ihm mache ich es wiederum nicht. Also du hast die Geilheit besteht darin, eventuell erwischt zu werden. Ja, genau. Ja. Das sage ich ihm dann nachher auch, weil ich es schnell gemacht habe. Meint er, was, so schnell? So schnell geht's bei uns nie. Also. Darf ich fragen, in welcher Stadt du wohnst? In Köln. In Köln? Ja. Sowas gibt's ja auch. In Köln. Das heißt, wir müssen jetzt alle viel Zug, Bahn und Bus hier fahren. Genau. Um Kerstin zu entdecken. Onanierenderweise auf der Rückbahn. Ich fahre ja nicht gerne Zug und Bahn. Ich eigentlich auch nicht, aber so macht es schöner. Aber ich sollte mich doch jetzt irgendwie ein bisschen umorientieren ab morgen. Kerstin. Ja? Auf dass du nicht erwischt wirst, ne? Vielleicht irgendwann doch mal, ne? Ja, vielleicht doch irgendwann. Ach, ich wünsche es dir, dass du erwischt wirst. Mein Freund, der hat auch eine ganz komische Onanie-Methode. Nämlich? Schnell auch noch erzählen. Der hat keine Vorhaut. Der ein Deutscher ist halt. Also es ist nicht schlimm, es ist sehr angenehm, muss ich sagen. Ja. Also, man muss sich danach suchen, wo was ist. Sagt ihr Mädels so, aber es ist ein anderes Thema. Ja, und er nimmt Socken zur Selbstbefriedigung. Socken? Ja. Wenn er seine Hand mit Gleitcreme oder so oder mit Spucke eingreift, dann wird es in einer Zeit wund, wenn es so lange dauert. Deswegen nimmt er einen Socken. Aber eine Socke macht doch auch wund, oder nicht? Nee, sie ist ja schön weich, mit Weichspüler. Also saubere Socke sein. Ne? Grüß der Freund von mir. Mhm, mache ich. Tschüss. Okay, tschüss. Thomas, 27. Ja, hallo Domian. Thomas. Ja, zum einen finde ich es auch ganz toll, dass ich mal durchgekommen bin. Ich probiere es jetzt auch schon seit längerem. Und ganz kurz zu dem jungen Mann mit 15 Jahren, der also meinte, mit diesem weißen Pulver wäre das doch umso schöner. Da muss ich also sagen, mich hat dieses weiße Pulver meine Beziehung gekostet. Und da ist das alles andere als natürlich, Holz. Da gibt es gar nichts Schuld zu reden. Das ist das schlimmste Zeug, was es gibt auf der Welt. Ne? Ja. So meine Erfahrung. Mhm. Ja, aber jetzt so zum Thema eigentlich. Also ich habe da so zwei kleine Geschichten. Die eine hat was mit mir zu tun, mit mir alleine. Mhm. Also was mich so seit längerer Zeit auch schon früher ziemlich angemacht hat, war also unter der Dusche, mich also mit einem ziemlich stark schäumenden Gel einzureiben und also während diese Einschäumung dann also auch anzufangen, mich selbst zu befriedigen. Ne? Kann es da ja passieren, wenn man das zu heftig macht, dass es brennt, ne? Ja, aber eben, da muss man also ein weiches, ein pH-neutrales Gel nehmen. Also nicht da diese Schockdinger, wo du dann gekühlt kriegst und so, sondern es ist dann einfach der Reiz, dieses Reiben, ja, entsteht nicht, ne? Sondern es gleitet alles so. Das dann über den ganzen Körper, das finde ich dann doch ziemlich geil. Ne? Ja. Macht mich also auch ziemlich an. Ja. Was dann auch noch so der Kick dann dazu ist, zum Schluss dann die Brause so ein bisschen unter die Eier zu halten. Ja. Und das prickelt dann so, und das ist schon ziemlich heftig. Ne? So, das war die eine Geschichte. Das war die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist dann die mit also meiner Ex-Partnerin. Mhm. Was also auch jetzt erst vor kurzem in die Brüche ginge, was ich eigentlich sehr schade finde, weil gerade ich muss sagen, sie ist auch eine Lesbe. Mhm. Und wir haben uns also vor 4 Jahren kennengelernt und haben dann also, sie war auch ziemlich verklemmt am Anfang, also durch das, dass ich halt Mann bin, und ging das alles ziemlich langsam vonstatten, was die Sexualität angeht. Und aber so seit 2 Jahren hat sich das eigentlich gedreht und wir sind also viel am Ausprobieren. Mhm. Und was wir jetzt so seit einem halben Jahr also drauf hatten, was ich selbst nicht gedacht habe, was so wirklich geil sein kann, ist also sich gegenüber zu sitzen und dann sich selbst zu befriedigen. Mhm. Beziehungsweise also damit anzufangen dann auch. Und hin und wieder dann so die Hände hin und her wandern zu lassen. Aber das ist dann auch so ein Selbstbefriedigungsspiel, welches dann in einen gemeinschaftlichen Sexakt endet. Muss nicht. Aber es kann auch sein, ja. In welchem Abstand? Kommt dann drauf an, wer wie Lust drauf hat. Mhm. In welchem Abstand sitzt ihr dann voneinander entfernt? Ein Meter? Zwei? Oh nee, Meter, also nicht Meter. Mehr. Nicht mehr. Ja. Also man muss sich schon noch erreichen können. Ja. Ne? Ja. Und ja, was auch meine Frau dann ziemlich tierisch anmacht, ist also, wenn ich so auf ihr komme dann und sie reibt sich dann also da ganz genüsslich dann den ganzen Körper mit ein. Jetzt machen wir hier einen Strich drunter. Ja. Wir können uns das alles vorstellen. Wir können uns das vorstellen. Danke für den Anruf, Thomas. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, jetzt will ich das doch nochmal Revue passieren lassen, was wir alles gehört haben. Wassermelone, Colaflasche, Autofellatio, Staubsauger, Regenschirm, Schimpansen, Dildo, Flötenhülle, Liebeskugeln, Semmeln, Türrahmen. Wie heißt das denn hier? Matratze. Matratze. Oh weia, was ist los unter deutschen Dächern? Ihr Lieben, ich danke fürs Mitmachen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Wir haben einiges gelernt. Vielleicht einiges ist zur Nachahmung empfohlen. Vieles aber auch nicht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Viel Spaß mit euch selbst. Und freue mich auf morgen Nacht, 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen, das Domian wieder da mit einer offenen Telefon-Talkshow. Und dann können wir uns wieder über alles unterhalten, nicht nur über diese erotischen Dinge, sondern über alles, was euch interessiert. Schöne Nacht, bis morgen. Bye bye, ciao.